Aus Anlass des 70. Jahrestages der Gründung des Roten Kreuzes der DVJK gab das Staatliche Amt für Briefmarkenemission eine einzelne Briefmarke heraus. Im oberen Teil der Briefmarke steht die Schrift »Der 70. Gründungstag des Roten Kreuzes der DVJK« und in ihrem unteren Teil die Schriften »Die Humanität, die Unparteilichkeit, die Neutralität und die Selbstständigkeit, die die Funktion und Mission des Roten Kreuzes bedeuten«. In der Mitte ist die Fahne des Roten Kreuzes der DVJK dargestellt. Das Rote Kreuz der DVJK wurde auf Initiative des großen Genossen Kim Il-sung und unter seiner klugen Führung am 18. Oktober 1935 gegründet.